Nejut Koreanischen Zeitungen darunter der Hangyore Gyeongsangshinmun und Hangukilbo berichteten am 10. Dezember als Eilmeldung darüber, dass der Antrag für Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye im Parlament Südkoreas durchgebracht wurde. In mehreren Artikeln unterstrichen die Zeitungen, dass der Kerzenmarsch, der für den Rücktritt von Park Geun-hye gestartet sei, ein neues System, eine neue Gesellschaft, eine neue Zeit anstreben werde und dass die Durchbringung des Anklageantrages gegen die Präsidentin im Parlament nicht ein Ende, sondern einen neuen Beginn bedeute.